Die Delegation der Parlamentarier verschiedener Parteien Italiens, die zurzeit die DVRK besucht, widmete dem Marschall Kim Jong-un ein Geschenk. Der Delegationsleiter Antonio Razzi, Chefsekretär des Diplomatischen Ausschusses des Senats des italienischen Parlaments, übergab am 31. August dem Mitglied des Politbüros und stellvertretenden Vorsitzenden des Sitka der Partei der Arbeit Koreas, Ri Su-yong, das Geschenk.